Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Hackpete. Heute ist, was ist heute, Mittwoch eigentlich? Kannst du nicht reingetragen? Ja, Mittwoch. Heute ist der 3. Oktober. 3. Feiertag. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Andere Leute schlafen und wir arbeiten. Genau, Tag der Deutschen Einheit, am 3.10.2018. Wir haben jetzt, glaube ich, 16.21 Uhr und das ist die 40. Folge Genusscast. Mhm. Und wir haben ein tolles Thema dabei. Und zwar ein Weinthema. Wir hatten es letztes Mal schon wieder angekündigt, dass es jetzt ein bisschen weinlastiger oder flüssigkeitenlastiger sein wird, weil es jetzt einfach so viel ist, wir noch so viel aufarbeiten müssen. Ja, genau. Und heute arbeiten wir eine bestimmte Weinfamilie auf. Genau, eine Familie von Rebsorten. Und zwar die Burgunderfamilie. Und es gibt einen Grund dafür. Nämlich, ich habe ja so ein Weinabo bei der BASF bestellt. BASF ist ein Chemiekonzern. Und der hat auch einen Weinkeller. Einen sehr guten sogar. Einen sehr guten. Ja. Weißt du mehr darüber? Ich weiß nur, dass er international wohl sehr anerkannt ist, dass er eine sehr, sehr exklusive Auswahl hat. Das Ganze hat wohl im Eigenbedarf begonnen, dass er für das Feierabendhaus einen Weinkeller aufgebaut haben. Sogar Anfang des 20. Jahrhunderts, 1901, haben die schon angefangen. Und ja, ich dachte ja immer, die hätten, weil sie auch Landwirtschaftsprodukte machen als Chemiekonzern, da ein besonderes Verhältnis zu den Winzern. Stimmt aber gar nicht. Das hatten sie nämlich 1901 noch nicht. Da haben sie noch gar nichts für die Landwirtschaft hergestellt. Denn was haben sie zunächst hergestellt? Ja, was wohl? Soda. Na, wie der Name schon sagt. Ja, genau. Was heißt? Badisch, Anilin und Soda-Fabrik. Ja, na, vor allen Dingen Anilin. Ja. Was ist Anilin? Ein Verbrennstoff hier irgendwie. So Ding. Ja, ich sehe schon, der Techniker. Nee, Anilin ist ein Farbstoff oder eine Grundlage für Farbstoffe. Stimmt, Aniline, genau, richtig, ja klar. Genau. Und das war halt sehr wichtig für die Textilindustrie, die brauchte das. Und im 19. Jahrhundert hat man dann eben da Fortschritte gemacht, eben auch Farbstoffe künstlich herzustellen, auf Anilinbasis. Vorher musste man das immer von weit her importieren, Indigo und solche Sachen. Da wurde dann diese Firma gegründet und die hat Anilin hergestellt und Soda. Was ist Soda? Ja, so, das ist auch ein Chemie-Ding. Also ja, aber wofür braucht man das? Zum Beispiel fürs Backen. Ja, also für Lebensmittelindustrie allgemein. Ja. Gut. Salze, Minerale. Ja, die brauchten das allerdings auch wieder für die Textilindustrie. Okay. Zum Bleichen kann man das auch verwenden. Und das haben die da halt hergestellt. Also die wichtigsten Stoffe halt, um überhaupt Textil in die Farbe zu bekommen. Da muss man erst bleichen, dann färben. Deshalb Anilin und Soda, das brauchte man dazu. Ja, und Soda, also Natriumcarbonat, ist natürlich ein wichtiger Grundstoff überhaupt für Chemikalien. Deshalb kann man, wenn man das einmal herstellt, alles Mögliche herstellen. Und das hat BASF dann auch gemacht. Die waren da schon sehr früh sehr breit aufgestellt. Aber im Vordergrund standen eben Farben und die ganze Geschichte mit Agrarchemie kam dann also erst im 20. Jahrhundert, recht spät eigentlich erst dazu. Obwohl das heute sehr wichtig ist. Ja, und die haben halt dann eben für den Eigenbedarf angefangen mit dem Weinkeller. Und der Weinkeller ist inzwischen einer der größten Weinhändler Deutschlands. Okay. Der hat zu den 10 größten Weinhändlern. Wow, muss ich auch nicht. Also das ist wirklich und auch wirklich ein sehr großer Umfang. Also man kann das alles in der Wikipedia nachlesen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also es gibt, die haben mal sehr eine riesen Weinauswahl und so. Und man berichtet sogar, dass eben teilweise man Anfang des 20. Jahrhunderts teure französische Weine bei der BASF im Weinkeller billiger bekam als die Pfälzer Weine von rund um die Ecke. Echt? Okay. Ja, und wie gesagt, die machen halt so ein Weinabo, was ich abonniert habe. Da bin ich mal durch Zufall drauf gekommen. Und da gibt es dann also mehrfach im Jahr eine Kiste Wein, meistens mit 3 Flaschen. Und die stehen immer unter einem Thema. Und diesmal ist das Thema Burgunderfamilie. Und da habe ich mir gedacht, naja, da steuern wir doch eigene Weine dabei. Mhm. Dann machen wir was über Burgunder. Ja, Burgunder ist bekannt auch unter einem anderen Namen, nämlich? Jetzt Weiß- oder Grauburgunder? Naja, sag mal, irgendeinen. Also man kennt halt Pinot Grigio oder Pinot Noir. Pinot Noir, Pinot Gris dann eben. Ja. Pinot Grigio. Pinot Blanc. Pinot Blanc, genau. Der Pinot ist eben auch Burgunder. Das ist eben der französische Name für Burgunder. Bei uns heißt er Burgunder, weil einige dieser Weine in Burgund angebaut werden und daher gekommen sind, obwohl das heute gar nicht mehr so stimmt. Also der Pinot Blanc der Pinot Blanc wird vor allen Dingen in Deutschland angebaut und kommt gar nicht aus Burgund. Und das sind Rotweintrauben und Weißweintrauben. Ursprünglich mal Rotweintrauben. Man vermutet ja, dass die erste Burgundersorte der Schwarzriesling war. Auch Müllertraube oder Müllerriesling oder Meunier, Pinot Meunier genannt. Also tatsächlich von dem Müller. Also ist kein Name in diesem Fall, wie bei Müller-Thurgau. Und das gab es dann halt Mutationen und wir kommen auch noch zu den Kreuzungen später. Aber wir beginnen mit einer Mutation und zwar von Rot zu Weiß. Das ist praktisch zufällig passiert. Und ja, die erste Flasche, die wir haben, ist auch gerade, da spielt auch der Name eine besondere Rolle. Das ist nämlich der von Emil Bauer. Und da steht drauf Pinot Grigio, Pinot Gris und dann steht Bullshit, Drink a Real Grauburgunder. Also sie machen halt vor allen Dingen auch Werbung mit schönen Etiketten und lustigen Sprüchen auf ihren Wein. Genau, wir haben ja das Weingut besucht vor 2 Jahren, oder vor 3 Jahren, vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Und wir kamen oder fragten natürlich dann, wie es zu dieser Namensgebung kam und glaube ich, es ist eher ein ehrlicher Winzer, der sagt, naja, wenn man mal 3, 4, 5, 6 getrunken hat, kommt man vielleicht auch auf diese Namen. Eine nette Anekdote hat er erzählt, da ging es irgendwie um Rechtsradikale und da hat er, glaube ich, irgendwie ein Etikett gemacht, wo drauf steht, so sinngemäß, if you a Nazi, don't drink my wine oder irgend sowas. Um da auch ein Statement zu setzen, dass halt auch so ein Etikett ganz gut ziehen kann und auch ein Statement auch ist. Gell? Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Kannst du dich gar nicht an die Geschichte erinnern? Nee, aber gut, dass du dich erinnerst. Die hat er erzählt, genau. Das heißt, wir trinken jetzt den Grauburgunder Bullshit. Genau, den Bullshit Grauburgunder. Aus Nussdorf ist die Lage des Weines. Ist ein Trockner, 12,5% Alkohol, 6,2% Säure und eine Restdrüse von 7,9%. Mhm. Und wir riechen mal rein. Das ist ein Riechwein. Das ist auf jeden Fall ein Riechwein, ja. Und was sind so? Schwer zu sagen, das Aroma. Fruchtig. Ja, Grauburgunder Weine sind allgemein sehr fruchtig. Was ist so die typischen Aromen eines Burgunders? Tja, also ich habe jetzt gerade schon einen Schluck getrunken und es hat klar Zitruscharakter. Ja. Und das ist eigentlich auffällig. Also normalerweise ist der Weißburgunder, ist ja jetzt Grauburgunder, ist so ein bisschen schwächer normalerweise im Geschmack. Aber der Grauburgunder ist bedeutend spritziger als der Weißburgunder. Spritziger, das merkt man auch. Ja. Schmeckt sehr, sehr frisch und mussiert auch noch so ein bisschen. Und obwohl der schon nicht mehr so ganz neu ist, denn der ist von 2016, genau. Mhm. So die typischen Aromen eines eines Grauburgunders in der Richtung. Weißburgunder, Entschuldigung. Nee, Grauburgunder. Grauburgunder, das ist aber schon, genau. Ja. Honig, Ananas, also Ananas auch durch diese Ananas, leichte Schärfe, ja, genau, dieses, was sehr dominant ist. So ein bisschen, finde ich, nussig ist auch er. Mhm. Kannst du an. So im Abgang. Wenn du so Walnüsse isst. Ja, im Abgang. Natürlich Säure bei so einem Wein sehr zurückhaltend, obwohl vom Datenblatt her eigentlich die Säure schon sehr präsent ist. Ja. Na, er hat ja immer noch 7 Gramm Restzucker und das merkt man auch. Also er ist schon relativ ausgewogen. Das habe ich ihn ja auch gekauft. Wenn er jetzt einfach nur jetzt trocken wäre, wäre das nicht genug für mich. Also ich fand ihn eigentlich ganz ausgewogen. Jetzt habe ich ihn gekauft, beziehungsweise ich habe ihn auch zum Verschenken gekauft, wegen des Etiketts und wegen der Sprachspielerei, weil da eben das Etikett ja eigentlich dreisprachig ist, wenn man so will. Also Italienisch, Französisch und Deutsch. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Es gibt übrigens in Deutschland noch eine andere Bezeichnung, die man manchmal sieht. Ruhländer. Ja. Das ist auch die gleiche Rebsorte. Also das ist schon auch interessant. Dass es so eine unterschiedliche Bezeichnung gibt. Gerade in Franken läuft das manchmal unter Ruhländer. Der Punkt ist natürlich, es ist eine relativ alte Rebsorte, dementsprechend gibt es natürlich auch relativ viele Bezeichnungen dafür. Ja. Ja. Dadurch ist das natürlich schon ganz interessant. Was glaubst du an... Nee, stimmt gar nicht. Nee. Okay, vergiss es. Ich habe jetzt gerade einen Gedanken gehabt, aber den kannst du verwerfen. Naja, also jedenfalls ein interessanter Wein. Also auch geschmacklich ist eigentlich so ein Wein, den man immer trinken kann. Ja, ist, glaube ich, sehr gefällig. Ist so, glaube ich, gefällig. Also Burgunder-Sorten sind, glaube ich, auch so Everybody Darlings Weine. Weil die Gerade der Grauburgunder ist so einer, den man immer trinken kann, auch mal so, ohne was zu essen. Also, ja. Nee, ich glaube, den kann man immer trinken. Obwohl das eigentlich gar nicht so sehr. Ich sehe gerade 5000 Hektar Anbaufläche. In Deutschland, ja. In Deutschland ist jetzt auch nicht so viel. Ja, ist natürlich jetzt Rheinland-Pfalz praktisch auch in Deutschland mit den größten Anteilen. Führend, ja, klar. Ja. Aber Grauburgunder ist halt eine beliebte Sorte, gerade durch diesen Einfluss aus Italien mit den ganzen italienischen Grau- und Weißburgundern kann man, glaube ich, auch in Deutschland sehr gute und sehr konkurrenzfähige Weiß- und Grauburgunder herstellen. Und es ist halt so ein Wein, den kennt man halt irgendwie aus dem Urlaub und Co. Und da kann man auch gute Qualitäten hier in Deutschland einfach erreichen und ist halt, glaube ich, so ein, so ein not so ein Special Interest Wein. Das ist so ein, wie ich schon sagte vorhin, so für jeden passt es. Ja, eben der No-Bullshit-Wein. Genau. Man muss übrigens auch wissen, das ist halt der Wein, wie er heute gelesen wird, also mit gesunden Trauben. Denn es gibt auch eine Variante, vor allen Dingen für Dessertweine aus Ruhländer, wo man edelfaule Trauben nimmt. Also Trauben, die sozusagen schon an der Pflanze Fäulnis anlegen, nämlich einen bestimmten Pilz. Also Botrytis cinerea und daraus wird dann süßer Wein durch diese Fäulnis, also Edelfäulnis. Ist übrigens auch ein Verfahren, was man auf dem Burgund macht bei Rotwein, was wir jetzt hier nicht testen werden, obwohl das wäre dann vielleicht was für November, wenn dann der Beaujolais Primeur rauskommt, also im Beaujolais macht man das, gut, das ist in der Nähe von Burgund, Beaujolais Primeur. Beziehungsweise das Weinbaugebiet liegt, glaube ich, sogar geografisch in der ehemaligen Franche-Comté, also in der Freigrafschaft Burgund. Und da macht man, setzt man eben tatsächlich auf die Edelfäulnis, damit der Wein eben so früh schon reifen kann und dass man den also schon trinken kann im November. Denn normalerweise dauert es etwas, bis der Wein gereift ist. Also normalerweise nimmt man da, also sticht da immer den 11. November und nach dem 11. November gibt es dann erst Wein, also den ganz jungen Wein. Das ist so Tradition, der 11. November ist halt der St. Martinstag und da wollte man dann schon Wein trinken, weil früher danach eine Fastenperiode anbrach bis Weihnachten. Das gibt's heute nicht mehr, aber da war es halt wichtig, dass man eben nochmal Wein trinken kann. Deshalb hat man da sehr drauf geachtet und eben auch mit Edelfäulnis gearbeitet. Wird heute weniger gemacht. Oh, ich finde ein sehr guter. Ich finde, es ist ein sehr guter Wein. Sehr guter Wein. Kann man wirklich so trinken. Ganz erfrischend und auch leicht, mhm. oder? Wie viel Prozent? 12,5. Ah, du hast deine Alkoholwarnung vergessen. Genau, stimmt. Jetzt, wir konsumieren heute für euch das 12,5, 13% steht 13? Hier. Mhm. 13 steht hier. Hat also ein halbes Prozent mehr als der aktuelle. Hier hinten steht auch nochmal drauf. Grauburgunder Bullshit trocken. Wine in Black exklusiv. Mhm. Aber die Flasche ist nicht black. Nee, die Flasche ist nicht black. Dunkelgrün. Etikett, also die Flasche ist halt in einem dunklen Grau, ja, braun. Schraubverschluss. Genau. Longcap, grüner, also grüner Longcap als Schraubverschluss. Dann ein super Etikett. Also da steht halt Pinot Grigio, Pinot Gris durchgestrichen, auch in grün durchgestrichen. Dann Bullshit, Drink Real Grauburgunder. Und tolles Etikettendesign vorne hinten. Ja, sehr schön. Hinten dagegen eher sehr schlicht. Also, aber gut zum Verschenken, finde ich. Und steht alles drauf, Nummer, alle Sorten und AP-Nummer, alles schon gemacht, QR-Code. Mhm. Ist wirklich sehr, sehr vernünftig. Ja, ja. Also, um einen Vergleich zu haben, weil ich vorhin gesagt habe, 5000 Hektar in Deutschland, das klingt viel, aber die Anbaufläche für Riesling, ja. Ne? Ist heute 23.000 Hektar und war mal, also 2013, was noch nicht lange her ist, 102.000 Hektar. Also ja. Nur, dass man halt sieht, also 5.000 Hektar ist wirklich nicht viel. Ne? Allein beim Riesling ist es schon an der Mosel mehr Anbau, also 5.300 Hektar allein an der Mosel, als für den gesamten deutschen Grauburgunderbereich. Also das ist wirklich wenig. Ja. Aber ist eine stark nachgefragte Sorte, das heißt, da kommt ja, auch was. Da kommt auch was, ja, ja. Na ja, gut, also man nimmt natürlich oft so aus Italien, Pinot Grigio ist beliebt, Frankreich vielleicht weniger. Aber die italienischen, die sind ja, glaube ich, sehr dominant. Ja, sehr, sehr häufig. Müsste man mal gucken, Pinot Grigio, wie viel der in Italien als Anbau hat, das habe ich jetzt nicht. Dem bin ich nicht nachgegangen. Steht hier leider auch nicht im Wikipedia-Artikel. Wo es gibt hier, man kann da noch weiter recherchieren. Mhm. Also ich glaube, in Italien ist der auch wichtiger insgesamt. Glaube ich auch. Ja. Ja. Gut. Wollen wir weitermachen? Jetzt kommt der erste zum Pfälzer. Ja, natürlich. Es kommt auch ein Topwein. Ja. Großes Gewächs. Genau. Erklärst du noch mal kurz, was das große Gewächs ist? Genau, es gibt ja der Verband der Deutschen Prädikats- und Qualitätsweingüter, sehe ich gerade, ich habe ja einen Tippfehler. Das ist quasi so eine Organisation, die halt diese Top-Weingut, also wo man als Weingut oder als Top-Weingut Mitglied werden kann. Und die haben eine Klassifizierung. Mhm. Und diese Klassifizierung sagt halt genau, wie der Wein sein muss und sein soll. Und dementsprechend gibt es halt für das Thema großes Gewächs oder auch große Lage genannt, ist es quasi die absolute Spitzenlage. Das ist quasi vom Qualitätsstrang her, ist es der vierte Strang, bedeutet, die unterste Qualität ist Gutsweine, dann geht es an die Ortsweine, dann an die ersten Lagen und dann die großen Lagen. Mhm. Und die großen Lagen sind quasi so das Exklusivste vom Exklusivsten, was natürlich dann auch in sehr, sehr hochwertigen Weinen sich niederschlägt. Also alle, sag ich mal, Top-Weingüter, die man vielleicht auch so kennt, auch speziell die in der Pfalz wir besucht haben, sind halt auch Mitglied des VDPs und dementsprechend haben wir halt auch da die Möglichkeit, auch die großen Gewächse auch zu vergleichen und ich freue mich schon mal auf ein großes Gewächs, weil es meistens was Besonderes ist, ja. Aber es gibt natürlich auch mal, wo man sagt, naja, für ein großes Gewächs, da könnte man auch, glaube ich, den kleinen Weinbauern um die Ecke nehmen. Mhm. Der macht es qualitativ genauso gut oder geschmacklich genauso gut. Da musst du jetzt nicht quasi den Premiumpreis zahlen, obwohl natürlich die auch ganz strikte Vorgaben für die ja das für die Lese und die Pflege des Weinbergs für große Gewächse natürlich gilt. Das heißt, das ist natürlich alles sehr, sehr stark ja so gemacht und so gestaltet, dass man wirklich da die Spitzenqualitäten auch bewahren kann. Ne? Geht natürlich auch darum, dass meistens ja auch alte und Spitzenlagen sind, die auch dann landschaftlich weiterhin bewirtschaftet werden und so weiter. Das heißt, man kann da einfach nicht dieses Mikroklima, was da über Jahre entstanden ist, über Jahrhunderte entstanden ist, einfach dann mit, was weiß ich, neuen Bepflanzungen und sonst irgendwas zerstören, sondern da muss man schon auch sehr, sehr auf die Umwelt und auf den einzelnen Weinstocken, auf die Weinreben schon sehr drauf achten. Und ja, das Ergebnis daraus ist halt natürlich dann die beste Qualität in die Flasche zu kriegen und dementsprechend hast du da auch oftmals eine sehr, sehr gute. Also kannst du nichts falsch machen, wenn du das verschenkst, dann machst du eigentlich nichts falsch. Ja, also jetzt noch kurz zu erklären, das ist der erste Wein aus dem Genusspaket. Mhm. Wir hatten ja, also der Bullshit sozusagen Eigenzukauf gewesen. Da waren wir selbst und jetzt kommt halt das erste große Gewächs. Genau. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Flaschendesign Philipp Kuhn, ist das Weingut? Vielleicht? Ja. Müssen wir dazu was sagen. Ist auch verlinkt. Genau. Das heißt, wir haben eine dunkelbraune Flasche, wo auch das GG und die Trauben in die Flasche reinge, also die auch da haben sind. Das heißt, man sieht es im Glas drin. Hat vorne ein Etikett, was eigentlich Philipp Kuhn steht Gold drauf. Ein einfacher Schriftzug. Dunkelblau hinterlegt. Unten drunter kommt dann das eigentliche Etikett, was zwei Löwen ein Wappen quasi umfassen und dann steht drauf 2016 Kirschgarten, das ist die Lage und dann steht drauf Pinot Blanc GG für großes Gewächs und drunter Pfalz, auf der Rückseite auch etwas aufwendigeres gestelltes Etikett, auch mit einem VDP Logo drin, mit einem Pflichtangaben 13%, genau. Ich bin gespannt, Ich kann noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja. Also, du hast auch gesagt hier, Laumersheimer Kirschgarten ist eben die Lage. Und dieser Wein, und deshalb steht auch vorne Pinot Blanc drauf, man will also mit dem französischen Namen nicht einfach nur Bullshit betreiben, sondern andeuten, dass der auch noch im Fass ausgebaut ist. Also wir müssen dann auch Holznoten hinterher haben. Und das Besondere, durch eine besondere Technik, ist der Säuregehalt niedrig gehalten worden, nämlich durch die Technik der Batonnage. Mhm. Jetzt frage ich natürlich den Pfälzer, Batonnage? Nee. Ist zwar französisch, aber eigentlich ein Pfälzerwort. Nee, sagt mir jetzt leider nichts. Batonnage ist das Umrühren der Hefe. Ah, okay. Die Hefe wird immer wieder umgerührt, ja, sodass sie wieder in Kontakt mit der Flüssigkeit steht und damit, also mit diesem Most und dadurch eben noch mehr Zucker abbauen kann. Genau, ja. Und ja, und eben auch Säure abbauen kann. Mhm. Und das ist ja, das ist eine besondere Technik. Das wird hier gemacht. Das ist auch aufwendig. Also hier ist wirklich viel Arbeit in den Wein geflossen. Ja. Deshalb ist der auch nicht so ganz billig. Mhm. Ich habe mal geguckt bei Vivino. Ich glaube, den Durchschnittspreis, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, da muss ich vielleicht gleich nochmal gucken, war bei 28 Euro. Genau, kann gut sein. Also ich finde es realistisch. Ja. Also diese Flasche. Das ist jetzt nicht das Thema. Außergewöhnliches. Und man merkt es auch, wenn man riecht, merkt man schon die Fassnoten. Mhm. Also so ein bisschen französisches Holz, würde ich sagen. Jetzt sehr dicht, sehr, sehr dicht. Ja, ganz toll. Der ist in der Mitte so ein bisschen süßlicher und dann wird er wieder trocken. Ja. Das merkt man auch, sehr schön. Trocken im Abgang, aber sehr ausgeglichen. Weil sowohl Süße wie Trockenes da drin ist. Also wirklich harmonisch. 13% Alkohol und die Fassnote merkt man auch. Mhm. Gerade im Abgang merkt man es, so dass die Fassnote im Mund. Mhm. Und auch, wie gesagt, wenn man dran riecht. Hat halt diese leichte Eichennote. Cassis wäre das so mein. Ja, Cassis. Cassis. So ein bisschen ganz klar Cassis-Note. Merkt man auch nicht sofort am Anfang. Die kommt in der Mitte durch und bleibt dann auch etwas. Doch, der ist sehr lecker. Aroma hat ein bisschen, ja, also man merkt so, dass so Rotwein, also den Übergang praktisch, normalerweise trinkt man ja aus dem Holz eher Rotwein als Weißwein. Und dadurch hat er auch so ein bisschen so einen Charakter. Mhm. Ja. Oh doch, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, also sehr harmonisch. Mhm. Also wie gesagt, Pinot Noir ist der Ursprung, der Pinot Blanc ist eben durch Mutation entstanden. Und diese Mutation ist in Frankreich nicht gut angekommen. Und dadurch, er ist zwar jetzt Weißburgunder, aber wird vor allen Dingen in Deutschland angebaut. Mhm. Und ist da auch wichtig, eine wichtige Rebsorte. Ich weiß nicht genau, müssen wir jetzt nochmal die Statistiken bemühen. Nach dem Riesling, der ja die wichtigste Rebsorte in Deutschland ist, sogar schon die zweitwichtigste. Mhm. Also ist sehr häufig in Deutschland. Aber selten in dieser Qualität. Also ist wirklich ein toller Wein. Also ganz außergewöhnlich. Also am Anfang dieses Cassis finde ich und dann diese Süße, so eine richtig reife Birne, die da so reinkommt. Ja, ja, Birne. Mhm. Ja, also Cassis und Birne. Also nicht Zitrus. Gar nicht. Aber er hat ein bisschen einen trockenen Nachgeschmack. Das stimmt, aber ich glaube, das ist nicht diese Zitrusart, die der auf der Zunge liegt, es ist, glaube ich, einfach der trockene Nachgeschmack. Und er hat eben dieses Würzige vom Holz, so ein bisschen so eine Pfeffernote. Mhm. Auch in der Mitte, das ist ganz interessant. Der erste Kontakt, da weiß man gar nicht, was es ist. Das ist vielleicht das Weißburgunder-mäßige. Ja, ist so eigentlich so was Flaches und was Flaches. Ist. Ja. Und dann in der Zungenmitte kommen mal diese ganzen Aromen und sie halten auch erstaunlicherweise an. Mhm. Also da sieht man, was man aus so einem eigentlich flachen Wein mit viel Handwerkskunst, machen kann, muss man wirklich sagen. Also der ist wirklich sehr komplex am Ende. Ja, ist er. Hier wird empfohlen von der BASF, den zu Risotto oder feinen Nudelgerichten. Ja, kann ich gut vorstellen. Zu essen. Naja, also ich finde, der hat auch so viel Körper, dass man ihn gar nicht so auf dieses leichte... Ich meine, zum Fleisch passt er nicht. Nein. Das ist klar. Aber es ist vielleicht, wenn du sagst, etwas Stärkeres, er könnte auch zu einem Thunfischsteak passen. Ja. Nicht nur so die ganzen hellen Fische, also man sagt so irgendwie, oder Garnelen, irgendwas ganz Feines, sondern auch zu etwas Kräftigeres, was man schon machen kann, ein Thunfischsteak oder eine Seezunge, die hat ja auch ein bisschen mehr Eigengeschmack. Mhm. Ja. Dazu echt ganz gut. Oder was er sehr gut passen könnte. Meeresfrüchten. Muscheln. Muscheln, ich, ich könnte mir gut vorstellen, sehr gut zu Muscheln. Muscheln oder auch Oktopus oder so, das geht auch. Mhm. Also das ist, hat schon genug Charakter, um sich da durchzusetzen. Mhm. Wobei Muscheln auch sehr unterschiedlich sind. Das ist jetzt einfach, wenn man da einfach Muscheln sagt. Naja gut, zu Miesmuscheln wäre zu schade. Da hat er Miesmuscheln nicht passen. Ich würde eher sagen... So, was passt denn? Ja, also. Berberechos. Ja, so Venusmuscheln. Naja, Berberechos. Wie heißen die auf Deutsch? Austern. Jakobsmuscheln. Ja. Ja. Sowas in der Richtung, ja. Miesmuscheln nicht so. Also, das wäre eher, du brauchst hier was. Ja, Herzmuscheln. Berberechos sind Herzmuscheln. Ja. Also wie gesagt, ich würde auch sagen, Austern, Jakobs. Ja. Ja, doch, würde ich schon sagen. Dazu passt es ganz gut. Ich bin ja, habe ich ja beim Portugal-Podcast schon gesagt, großer Fan von Muscheln in Entensoße. Mhm. Also aus Entenfett wird hier hergestellt. Und das würde auch gut passen. Mhm. Ja, doch, also schon toll. Also sehr, sehr komplex für so ein, also muss man schon sagen, haben sie als großes Gewächs das Namen definitiv verdient. Muss man wirklich loben, ja. Also haben sie wirklich sehr gut ausgemacht, ja. Wird auch bei Vivino gelobt, habe ich auch verlinkt. Ach ja, da steht der Preis, mittlerer Preis 28 Euro. Mhm. 3,9. Was eigentlich nicht so gut ist, auch wenn man den Wert von den reinen Werten her. Es wird immer schwieriger, nach oben zu kommen. Mhm. Und 4... Also 4 ist schon, also bei 17 Bewertungen 3,9. Ja, vielleicht, aber ich bin ja auch eher skeptisch. Ich würde ja auch nicht gleich 4, obwohl hier schon. Also hier würde ich schon 4 geben. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar 4,5. Hier gibt auch einer 4,5, 4 Bewertungen 4,5. Aber die meisten haben tatsächlich 3,9, 4,0 gegeben. Mhm. Ja. Also es liegt auch am Jahrgang. Was der haben wir für einen? 2016 ist eigentlich so fast der schwächste. Ja, ja. Die ganz tollen Bewertungen sind 2013, 2017. Mhm. Und das ist der schlechteste, ja. Also in Anführungszeichen von denen der schlechteste. Was dann wird es auch teurer. Wenn wir über die Jahrgänge rüber weggehen, wird da gleich auch der Durchschnittspreis 30,13 hier und 28 ist jetzt 2016. Ne? Mhm. Aber klasse, also ich finde den sehr gut. Mhm. Also kann man nichts falsch machen damit. Ja. Sehr schöner Wein. Ja. Okay, ja. Dann würde ich sagen, wir verlassen Deutschland. Mhm. Und kommen nach Burgund. Mhm. Das echte Burgund. Das echte Burgund, genau. Ja, also Burgund, Bourgogne in Frankreich, ist eine Region, die an eine andere Region anschließt, die auch Burgund heißt. Mhm. Allerdings auf Französisch Franche-Comté, die Freigrafschaft Burgund. Also es gibt zwei Burgunds. Und die, wo eben der berühmte Wein herkommt, ist eben vor allen Dingen die, eben die Bourgogne heißt. Da kommt nicht nur Wein her, da kommt zum Beispiel auch Senf her, Dijon liegt dort. Ja. Und die Nordspitze grenzt schon an die Champagne und da kommt natürlich auch Crémant de Bourgogne her, also der kleine Bruder des Champagners. Mhm. Ja, und da gibt es ein Untergebiet, ein Weinbaugebiet, nämlich Rully. Und da war ich sogar schon mal. Mhm. Und zwar sozusagen auf der Durchreise. Ich bin da nach Südfrankreich gefahren und da muss man ja irgendwann mal Rast machen. Insbesondere, wenn man, wie ich damals, aus Osnabrück kommt. Und da war ich nämlich Assistent und bin von da aus nach Frankreich gefahren und musste dann natürlich dann irgendwo Rast machen. Und das war genau in Rully. Das ist eine kleine Gemeinde im Departement Saône-et-Loire. Die ist berühmt geworden für den Wein. Kann man dort trinken und ist ein ganz, ganz außergewöhnliches Weinbaugebiet. Da gibt es auch Premier Cru. Wir haben jetzt keinen Premier Cru, trotzdem einen besonderen Wein, werden wir gleich noch hören und sehen. Und ist eigentlich gar nicht mal so groß. Die Reliefläche sind etwa 355 Hektar und insgesamt werden da 15.000 Hektoliter hergestellt. Das ist nicht viel. Also ja, ist nicht viel, das stimmt. Und vor allen Dingen gibt es dort Burgunderweine. Ja, wir sind ja in Burgund, klar. Das ist jetzt nicht überraschend. Dann können wir den mal hier probieren. Also der kommt von einem Weingut namens Louis Max. Louis Max, also man merkt den deutschen Einfluss. Hat diese an, die Lage ist, heißt Plantenay, ist gerade mal 3 Hektar groß und liegt relativ hoch, also 300 Meter über dem Meer, gut, ist zwar nicht so hoch, aber im Vergleich, also das Anbaugebiet in Burgund ist relativ flach, da baut man also in der Fläche an, gibt es ja in der Pfalz auch. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, denn der ist auch nicht so ganz günstig. Ach, hier ist sogar eine Karte. Ah, da kann man nochmal sehen, wo es liegt. Also bei Beaune, Côte de Beaune, und da liegt zwischen Beaune und Dijon liegt das Weingut Louis Max. Okay. Ja. Also ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. was der mir so zu bieten hat. Wir haben zu der Farbe nichts gesagt. Die waren ja alle sehr hell. Alle, ja, ja. Also dieser ist, glaube ich, sogar noch heller. Also es ist, da hat man fast den Eindruck, man habe Wasser im Glas. Ja, es ist also sehr hell. Und der hat jetzt auch eine grüne Flasche. Da gibt es natürlich dann auch entsprechend den grünen Eindruck. Aber wenn der im Glas ist, ist es sehr hell. Also ich habe jetzt bis dato, darum habe ich auch nichts gesagt. Farblich waren jetzt alle, ja, Standard. Sehr jetzt nicht, wo ich sagen würde, wow. Hat mich jetzt, wäre jetzt irgendwas auffällig gewesen. Ja. Oh, aber riecht schon sehr, sehr grasig. Also was ist das für eine Rebsorte erstmal? Es ist jetzt kein Basisburgunder, sondern eine Kreuzung, eine Burgunderkreuzung, nämlich Chardonnay. Genau. Das, da denkt man erst gar nicht an Burgunder, aber Chardonnay geht tatsächlich auf den Burgunder zurück und ist eine Kreuzung, und zwar mit dem sogenannten Gouet Blanc und einer Burgundersorte, wobei man nicht genau weiß, welche Burgundersorte, weil die Unterschiede zwischen Pinot Blanc, Pinot Gris und Pinot Noir, also Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, gering sind, also genetisch gering sind. Das haben wir vorhin vielleicht noch nicht gesagt. Gut, ich habe schon gesagt, es gab eine Mutation. Da kann man sich schon vorstellen, dass das nicht so groß ist. Und man kann es nicht herausfinden. Also das wissen die Menschen, die sich mit Ampelographie, also mit der Rebsortenkunde, beschäftigen, noch nicht genau. Also Gouet Blanc ist eine französische Rebsorte, die sonst nicht so bekannt ist. Und die ist gekreuzt worden, oder das hat sich so ergeben, wahrscheinlich von selbst mit einer Pinot-Sorte, und man weiß nicht mit welcher. Ja. Ja, das ist, der Chardonnay ist ja sozusagen auch die größte, also mit einer der größten Anbauflächen gibt es auch in Frankreich natürlich. Frankreich ist Weltmarktführer im Bereich Chardonnay. Ja. Ist so typischerweise, wenn man französische Weine denkt, ist wohl der erste Gedanke ein Chardonnay. Der zweitgrößte, was glaubst du, was ist der zweitgrößte? Wer trinkt es auch besonders gerne, den französischen Chardonnay? Pfälzer. Die Amerikaner. Die Amerikaner. Amerikaner trinken sehr gerne Chardonnay. Für die ist so im Kopf, französischer Wein ist Chardonnay so die Sorte. Und da Amerika ja auch große Anbauflächen hat, produzieren auch sehr viel eigenen Chardonnay. Und dann geht es schon direkt weiter nach Australien mit knapp 27.000 Hektar, und dann geht es weiter nach Italien. Wobei Australien ja, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, Australien ist ja fremdbestimmt durch deutsche Winzer, genau, die dahin ausgewandert sind, und zwar vor allen Dingen aus der Pfalz. Ja, genau. Denn die Pfalz war immer arm und hat viele Auswanderer produziert. Ja. Und eigentlich ist das alles Pfälzer Wein, was wir da in Australien haben. Das erklärt vielleicht, warum in Australien ungefähr 27.000 Hektar angebaut werden und in Deutschland halt nur 1.700. Das heißt, da sind die ganzen Pfälzer in den frühen Jahren schon abgegeben. Was sagst du zu dem Wein? Also Farbe sehr hell. Geschmack. Also erstmal riecht grob. Sehr grasig. Ja, wenig auffällig im Vergleich zu den anderen, die wir bisher hatten. Und jetzt der Geschmack. Oh, am Anfang sehr flach. Ja, am Anfang sehr flach. Und dann kommt er quasi relativ breit. Relativ breit mit, ja, was ist das eigentlich so richtig? Was ist das? Was ist das? Was ist so, was rum ist der so breit? Ist der, was ist der am Anfang so flach und dann so breit? Also ich finde, der hat... Also ich finde, man schmeckt barrique. Ja, Holz kommt raus. Leichte Holznote. Und er war auch 12 Monate im barrique. Also merkt man schon, ja. Dadurch ist er auch so dick, so, also fast schon so dickflüssig im Mund. Zitrus, finde ich. Zitrus. Hier gerade, was sind für Zitrusaromen hier drin? Also jetzt keine, ist jetzt kein Zitronenaroma, was hier rauskommt oder Limetten. Das ist irgendwie... In der Beschreibung steht Zitruszeste. Ja, okay, das könnte schon eher sein, ja. Naja, also Verhalten zieht es. Aber 30% schwer. Alkohol übrigens. Schwer zu sagen. Ist aber, finde ich, sehr schwierig zu trinken. Das ist ein sehr eigenständiger, dominanter Wein. Das ist für mich jetzt kein Essensbegleiter. Nee, kann man eigentlich und nicht gut zum Essen trinken, finde ich. Für mich schmeckt er auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Chardonnay, wie man früher gemacht hat, so ein bisschen altbacken. Ja, also das, ich glaube, der kann, also man kann heutzutage Chardonnays herstellen, die etwas spritziger, junger daherkommen. Und das ist so einer, so ein Traditions-Chardonnay. So, ich glaube, schon sehr intensiv, aber sehr typisch, also sehr klassisch, würde ich ihn bezeichnen. Ja, das ist klassisch, das stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr klassisch. Da hat wohl der Luis die letzten 20 Jahre der Fortschritt des Weinmanufaktur, glaube ich, so ein bisschen außer Acht gelassen, zumindest bei diesem Wein. Ja, ich finde, er fällt auch ab gegenüber dem, den wir davor hatten. Ja, also ich finde, da ist nur der Nachgeschmack ist dominant, sonst gar nichts. Das finde ich einfach zu wenig für so einen Wein in der Preisklasse auch. Ja. Dementsprechend, ja. Weil er auch zum Schluss so dominant ist, ist es auch schwierig, den zu einem Essen zu trinken. Ja. Weil da muss das Essen nicht schmecken, um das faktisch damit wieder zu übertünchen. Das heißt, es ist also eher ein Wein, den man so separat trinken sollte. Aber ja. Ich weiß nicht. Also Vivino, kann ich auch nochmal verlinken, haben wir noch nicht. Vivino hat einen Durchschnittswert von 3,5. Und Durchschnittspreis ist 21 Euro. Also auch schon Premium. Premium, finde ich auch. Finde ich auch, ist Premium, muss man sagen. Aber überzeugt mich jetzt hier nicht so. Nee. Ich habe überlegt, ob er zu einem Käse passen würde, zu starken Käse, aber auch das nicht. Da ist er im Nachgeschmack zu dominant. Ja. Ja. Der ist wirklich. Also. Also, finde nicht gut. Finde nicht gut. Nee. Also, überzeugt mich auch nicht. Also, Flaschendesign finde ich toll. Das Flaschendesign ist gut. Super, traditionell, das ist alles toll gemacht. Mit einer hellgrünen Flasche, dann das Logo ist auch im oberen Bereich, hat es erstmal einen Korken, goldene Kappe, dann so ein bisschen als selbstgezeichneten Design ist oben so eine Banderole rum, 2014, grüner Hintergrund und dann unten drunter geht es weiter mit Roli, auch so recht schön gehalten, so handgezeichnet macht es den Eindruck. Hinten ist eher so nüchtern mit dieser Karte drauf, mit allen Pflichtangaben, aber geschmacklich. Ja. Naja, 3,5 ist auch nicht so eine gute Bewertung. Also ich finde jetzt, nee. Ja. Ja, also ein Glas davon mal zu trinken, interessant, aber ja. Irgendwie, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, davon 2 oder 3 Gläser zu trinken. Gar nicht. Also der macht keine Lust auf mehr. Also überhaupt nicht. Also ich sehe hier gerade bei Wine Searcher, die bieten den von 2014. Für 15 Euro sogar nur an, so günstig. Und in 2017 für 19 Euro. Aber was meinst du, was bei Millesima, das ist ein anderer Weinlieferant, die 2016 kostet? Die Flasche. Die sieht genauso aus wie die, nur dass sie 2016 kostet. Steht 315 Euro. Was? Ja, der muss wohl dann ganz außergewöhnlich sein. Ich weiß es nicht. Also hoffentlich komplett anders im Geschmack, weil so bekommt der für mich keinen. Nee, also ich würde ihm auch höchstens 3 Sterne geben. Ja, also. Und das ist schon bei aller Liebe. Nee, also. Na gut, das ist halt immer die Mischung, wenn man halt diese Premium-Pakete hat. Die kosten halt 59 Euro. Das heißt also, der Wein kostet 20 Euro. Im Schnitt, du sparst 30%. Man spart aber 30%. Also das ist schon Na gut, BASF sagt nicht genau, wie viel man spart. Bayer sagt, aber, man spart. Ja, aber wir haben es immer auch mal nachgeguckt. Das ist so ja, mal darum. Es kommt hin. Passt ja schon. Tja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder zu einem Deutschen zurück. Genau. Aus der Pfalz, den Dietrich, den müssen wir erstmal holen. Ich glaube, ja. Du sprichst einfach mal weiter, genau. Ich hole ihn. Ich muss mal das, willst du hier mal was Glas nehmen? Das ist jetzt unser Spuckglas. Ich würde mal hier mal, doch, das ist eins. Das ist hier. Müssen wir kurz mal neutralisieren mal hier, weil, der war jetzt im Nachgeschmack mir zu heftig. Ja, wir gehen wieder zu einem Pfälzer Weingut. Und zu einem Weingut, was ich auch sehr mag, weil ich das auch sehr mag, wie sie Wein herstellen, dass sie den Betrieb von den Eltern oder Großeltern übernommen haben und wirklich da frischen Wind reingemacht haben, auch ganz moderne Handwerkskunst damit reingebracht haben. Und einen Wein hat man davon auch schon zur letzten Sendung gekostet. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Wein. Und zwar es ist eine interessante Mischung, das ist vom Weinhof Dietrich und da trinken wir einen Wein. Maha, was steht auf dem Etikett drauf? Chardonnay und Weißburgunder. Wir genau. Bleiben also der Burgunderfamilie treu und haben jetzt ein Cuvée aus zwei Sorten, nämlich Chardonnay und Weißburgunder. Genau. Also ganz interessant, der Weißburgunder ist ja immer so ein bisschen eher flach. Mhm. Gut, wir hatten jetzt auch ein bisschen Ausnahmen. Wir sind da besonders ausgebaut worden und jetzt haben wir halt den doch etwas geschmacklich intensiveren Chardonnay zusammen mit dem Weißburgunder. Mhm. Das wirkt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Genau. Also ich bin gespannt. Also Die Flasche kannst du ja mal kurz beschreiben, genau. Während ich schon mal dran rieche. Genau, Dietrich wieder typisch Longcap, dann unten drunter, unter dem Longcap steht Dietrich in silberner Schrift. Dann kommt wieder das Etikettendesign, ist, je nachdem, welcher Liga man von den Dietrich mal nimmt, ist halt oben das Etikett in weiß gehalten. Dietrich in so einem, ja, Silber, Aufschrift drauf, dann schon 2016 Chardonnay und Weißburgunder drauf. Dann ist das Etikett quasi unterteilt optisch in, ja, so einem dunkel silbernen Ton, der geprägt ist. Da steht drauf wieder Pfalz mit dem Logo drauf. Hinten die Pflichtangaben alle sehr nüchtern gehalten, also dementsprechend von vorne her sehr, sehr schön. Von der Farbe her ist er eigentlich quasi auch, ja, auch sehr unauffällig. Sieht also auch wieder sehr hell. Sehr hell, ja. Riechen. Aber er riecht intensiv. Sehr intensiv. Und jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Oh. Sehr schön. Mhm. Ja, also weich, steigt also weißburgunderisch ein. Mhm. Hat aber dann sofort sehr fruchtige Noten. Mhm. Aber dennoch im Abgang trocken. Und im Abgang trocken, ja. Aber der Abgang ist nachhaltig. Wirklich, das sehr nachhaltig, nicht. Ja. Denn der Weißburgunder hat in der Regel nicht so viel Abgang. Wie alkoholisch ist der denn? Der hat jetzt 12,5%. Auch, doch. Also kein leichter Wein. Kein leichter Wein, aber macht dadurch wirklich eine relativ breites Spektrum hat der Wein und ist sehr breit. Also der ist nicht sehr fruchtig, genau meins. Ich weiß nicht, warum ich den nicht gekauft habe. Vielleicht, als wir vor 2 Jahren da waren, hatte er den nicht. Noch nicht. Also ist mir nicht aufgefallen, sonst hätte ich den gekauft. Ich finde die Kombination einfach toll. Das ist eigentlich meine Geschmacksrichtung. Und ich bin ja gar nicht so der Burgund-Fan, aber das ist natürlich so, da merkst du halt, man kann aus diesen beiden Sorten wirklich was Geiles einfach kreieren. Ich hatte zu Hause ja auch keinen Chardonnay gefunden, obwohl ich damals sehr auf den Altum Chardonnay von Vollmar abgefahren bin, den ich aber nicht mehr habe. Der ist aufgetrunken und habe ich auch nicht mehr nachbestellt. Es gibt da vielleicht noch Reste irgendwo im Internet oder bei Vollmar direkt. Aber das ist ein guter Ersatz. Man merkt so, diese reifen Früchte sind drin. Was kostet der denn? Ich meine, Dietrich fand ich ja immer ein bisschen schon in der Preisgestaltung etwas zu hoch. Also ich kann dich beruhigen, er ist günstiger als der Max, günstiger als das große Gewächs von Kuhn, kann ich ja sagen. Das ist keine Kunst. Ich habe jetzt leider die aktuelle Preisliste nicht mit Preisen offen, aber ich kann mich erinnern, der liegt so um die, ich glaube 12 Euro, vielleicht 10 Euro, irgend sowas, 10 bis 12 Euro. Wir können mal gucken, was Vivino sagt als als Ding. Ich habe das vorhin verlinkt. Aber wie Vino sagt jetzt, ups, er kann den Link nicht mehr finden. Was? Ja, ah doch, jetzt habe ich ihn. Man muss bloß hinten die Dinge wegmachen. Warte mal, ich mache mal den Link in den Reihen. Die Zeile 45, über die sprechen wir. Warte mal, du hast gleich den neuen Link drin. Und zwar der hier. Ich gucke gerade mal auf dieses PDF von Dietrich. Das habe ich nämlich gerade gefunden. Und das habe ich auch verlinkt. Ach so. Dann genau. Wir haben jetzt den 20 und 16. Hier ist nur der 2015er abgebildet. Dementsprechend ist der leider nicht bewertet, sondern doch, 2016 ist auch bewertet. Doch, da ist... Ah! Warte, ich verlinke den richtigen sogar, mit dem richtigen Jahrgang. Dann tue ich mal die Zeile 45 nochmal editieren. Dann kriegst du gleich den komplett richtigen. Ich habe nämlich nur bei Vivino den 2015er gefunden. Jetzt sind wir richtig. Hat eine 4,0 bekommen, nur eine Bewertung. Ja. Mittlerer Preis 7,20 Euro. Das ist wahrscheinlich von uns. nee, waren wir nicht. Mittlerer Preis 7,20 Euro, also vielleicht doch unter 10 Euro. Mhm. Ja, unter 10 Euro, ja, gut. Die Bewertung kannst, glaube ich, eher du lesen statt ich, weil das in einer Sprache ist, die, glaube ich, du besser verstehen kannst als ich. Ja, das steht drin, was wir schon wissen. Ein hervorragender deutscher Wein, ein Cuvée aus Chardonnay und Weißburgunder, der Eleganz ausdrückt und gemäßigte Säure, ja. Genau. Aroma von Litschi. Ja, das stimmt. Und Orangenschale. Orangen jetzt nicht, aber Litschi. Orangenschale. Also. Ach so, okay. Litschi stimmt. Das stimmt, ja. Rund. Leicht zu trinken. Naja, gut, leicht zu trinken. Doch. Sehr lecker. Also von der, ich habe ja heute auch meinen Keller durchsucht, nach einem Chardonnay war ja die Aufgabe mitzubringen und ich habe wirklich viele Kisten durchgewälzt, um was zu finden und der war noch verschlossen in einer Dietrich-Kiste drin, habe ich aufgemacht und stellte fest, aha, da ist er. Und Pfirsicharoma steht hier auch bei diesem portugiesischen Beitrag, finde ich auch. Richtig, ja. Und da dachte ich mir, wenn ich davon Chardonnay was im Keller liegen habe, muss der wirklich überwältigend gewesen sein und, oder spannend zumindest, sondern hätte ich ihn nicht gekauft. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch an den Geschmack nicht mehr erinnern können, aber wenn ich ihn jetzt quasi das zweite Mal wieder probiere, würde ich sagen, habe ich einen guten Kauf gemacht. Nee, auf jeden Fall. Das ist ein ganz toller Wein. Ein ganz toller Wein. Ich bin sehr begeistert. Also das macht es wieder wett, was wir gerade hatten. Und wenn der dann auch noch ganz billig, also was heißt, also im Vergleich, preiswert im Vergleich zu dem Rüli, ja, also da liegen wir richtig. Dann kann es immer wieder nur empfehlen, in die Pfalz zu fahren. Ja, das ist Das mit dem Wein können die da. Ja. Das klingt jetzt, das wären wir gekauft. Ich weise nochmal darauf hin, wir sind nicht gekauft. Genau, nicht gesponsert, nicht gekauft. Aber ich glaube, weil es auch so ein bisschen modern gemacht ist, gefällt uns noch besser. Vielleicht jemand, der so ganz klassisch unterwegs ist, wird vielleicht diesen Louis Max mögen, weil es, glaube ich, so einfach ist, wie es damals gemacht wurde. Genau, und das ist ein klassischer. Das ist ein ganz klassischer Wein. Und in Frankreich fährt man auch auf sowas ab. Also ich glaube, für das französische Publikum ist der genau richtig. Aber vielleicht ist das deutsche Publikum da schon. Ich glaube, es ist auch speziell adressiert an das junge deutsche Publikum. Ja. Genau. Du willst halt diese modernen Weine haben, frische Noten drin haben und nicht so, so ein Langweiler, sondern was Komplexeres, auch so ein bisschen Spiel. Und das ist wohl wahr. Also ich glaube, dass sich da auch viel verändert hat in Deutschland in letzter Zeit. Und ich glaube, das sind die Weine, die jetzt ankommen. Man sieht man ja auch, wenn wir selten zwar. Ach, da warst du gar nicht mit? Stimmt, du warst ja verhindert. Also Peter ist jetzt immer mal verhindert, weil er jetzt da Familienausbau betreibt. Wir waren neulich mal wieder bei Luther und Wegener. Das ist ja hier so ein Weinhaus, wo man auch essen kann. Nicht so ganz ehrlich, würde ich sagen. Also die das Preis-Leistungs-Verhältnis, also die Preise sind schon sehr hoch. Mhm. Aber da sieht man ja auch, was auf der Karte ist. Und man sieht bei dem, beim Wein, dass es ganz klar in diese Richtung geht, von der wir sprachen. Also, wir haben halt viele so Sachen, jetzt wenn man jetzt mal die Pfalz anschaut, dann der oft erwähnte Markus Schneider und so. Also diese Sachen, die eben tatsächlich auch so einen jungen Touch haben. Jungen Touch haben. Ja. Also die handwerklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind, wo man sagt, okay, man kann auch Nuancen dieses Weines ausbauen, die man vielleicht früher in der klassischen Reinlehre vielleicht nicht so ausgebaut hat, wie man das heute tun kann, auch technisch tun kann, muss man auch sagen. Da ist ja auch in den letzten Jahren auch technisch relativ viel passiert, dass überhaupt sowas gehen kann. Und dann merkt man doch, das spiegelt sich dann wieder in so einem Produkt, wo man dann merkt, okay, guckt man sich so eine Art Klassiker an, ist der halt wirklich eher angestaubt als, als irgendwie ja, ein sicherer Hafen. Also zumindest für mich. Das ist dann für mich dann doch relativ schwer zu trinken. Und hier sage ich, okay, das ist lecker, das ist einfach zu trinken, das ist spritzig, das hat wirklich eine Komplexität, das hat eine Reife, das hat eine Fülle, die ich gerade hier beim Louis Max gesucht habe. Mhm. Ja, genau. Genau. Ich glaube, es gibt in Deutschland auch inzwischen eine gewisse Tendenz. Das ist ja eben das auch, was Schneider und andere machen, zum Cuvée. Mhm. Also früher hat, war das in Deutschland, glaube ich, nicht so. Der reine Wein und so. Was ja in anderen Ländern nicht der Fall war. Ja. Also das war, glaube ich, besonders in Deutschland wichtig. Und inzwischen lässt man sich eben auch durchaus mal so ein Cuvée schmecken. Und da gibt es tolle Ergebnisse. Und das ist ja, zeigt sich hier auch gerade. Man kann natürlich dann auch mit genau diesen Stärken der beiden Rebsorten natürlich auch arbeiten. Gell? Und dadurch halt auch ein sehr, sehr gutes und interessantes Produkt damit auch auf die Beine stellen, wie man hier gerade in dieser Flasche sieht. Ja, ganz toll. Ich würde, bevor wir den nächsten nehmen, nochmal einen Schluck nehmen, weil ich fand den so gut, dass ich, glaube ich, noch einen Schluck habe. Ja, das schade ich ja nicht. Komm mal her. Danke. Was mit dir? Na, meine Mutter ist anderweitig beschäftigt. Also wir können da kurz offenlegen, dass ich meine Mutter hier zu Gast habe, die hier mitprobiert. Und ja, wirklich toll. Ein ganz toller Wein. Ja. Ja. Der ist wirklich gut. Ja. Auch beim zweiten Mal. Auch beim zweiten Mal. Ja, wirklich toller Wein. Das ist der hier. Ja, also wirklich klasse. Ich bin wirklich sehr angetan. Also ich habe vielleicht Dietrich unterschätzt. Und als wir da waren, wirkte das alles so unehrlich, hochmäßig. Ja, naja. Und es ist aber wirklich toll. Also sie können es wirklich. Also die beiden, das sind ja zwei Brüder. Ja, ja. Der eine kann wirklich Wein machen, der andere kann schwer. Finde ich gar nicht so. Der eine kann gut Wein machen, der andere kann gut, sage ich mal, Geschäfte machen. Und ich glaube, die Kombination bei den beiden ist schon sehr gut. Ja. Und das Anwesen, was wir da haben mit dieser tollen Draußensitzmöglichkeit. Da kann man draußen sitzen am Hang und dann hat man so einen weiten Ausblick auch Richtung also Südwesten, ja. Da kann man den Sonnenuntergang sehen. Ach, das ist schon schön. Das ist schon schön, ja. Gute Küche haben sie da, das passt schon. Ich habe es ja noch nicht ausprobieren können, aber der Rest spricht für sie. Mhm. So, jetzt spüre ich mal das Glas durch. Ja, und wir haben noch einen Rotwein. Gib mal dein Glas her, ja. Spüre ich mal durch. Den habe ich kurz auch in unseren Weinkühlschrank gelegt, weil wir drin ein bisschen heizen mussten, hat doch. Wir heizen mussten und das ist halt auch nicht so gut. Bei Rotwein heißt es zwar immer Zimmertemperatur, aber die Zimmertemperatur richtet sich natürlich an mittelalterlichen Klöstern aus und da war eben immer 18 Grad und wir haben jetzt hier vielleicht 25 Grad und das ist, das ist halt schon noch anders. Wir mussten es hier ein bisschen wärmer machen, weil es draußen kalt ist und weil ich bei mir zu Hause zurzeit keine Heizung habe. Kannst du gucken, in Berlin, da ist halt, genau, da sind halt die Heizung eingestellt, wenn der Vermieter es will und der ist noch nicht so weit, der ist überlastet. Boah, die Temperaturanzeige ist doch neben dir. Ja. Du kannst ja mal gucken, die visuelle. Die digitale haben wir natürlich auch. Ja, die ist hier visuell. Die ist jetzt gerade bei 24, 4, also Nee, 23,5 oder okay. Nein, 23. Mhm. Das ist keine 24 ja. Grad. Also 23 mhm. Grad mhm. und das ist und das ist halt mhm. leider bei uns sind nur noch 18 Grad mhm. und das ist halt unangenehm. Heute war auch noch der Feiertag, da hat sowieso niemand was gemacht. Also nächste Woche soll dann geheizt werden. Ich bin gespannt. Bis dahin holen wir uns da eine Erkältung. So, ich hole mal oder vielleicht kannst du holen, weil ich hier gerade ja, einen Fehler in unserem Dings entdeckt habe, was ich korrigieren muss. So, den findet man vielleicht häufiger. Also Weißburgunder mit SZ. Noch mal kurz die Regel. Nach langen Vokalen steht SZ und nach kurzen Doppel-S. Und da Wei ein Diphthong enthält, nämlich Ei, Ei, muss nach Diphthong, Diphthonge gelten immer als lang, muss da ein SZ stehen. So, ist schon korrigiert. Hast du schon korrigiert? So. Ich öffne mal. Ja, also ich bin gespannt. Der ist jetzt auch aus dem Weinpaket. Und zwar ein BASF-Exklusivwein. Bedeutet was? Das bedeutet, dass der nur von BASF verkauft wird. Also man kann den da im Keller bekommen, aber man kommt ihn sonst nicht. Ein Spätburgunder, jetzt ein Rotwein. Mhm. Heinfelder Kapelle von Bernhard Koch, also auch aus der Pfalz. Und dort auch in Barrique ausgebaut. Mhm. 14% Alkohol, also sehr alkoholisch. Trinktemperatur wird hier sogar empfohlen, 12 bis 14 Grad. Oh, also ein Rotwein, der etwas gekühlt getrunken wird. Ist auch, finde ich aber sehr, sehr interessant und mag ich auch. Ja, mag ich auch. Es wird hier behauptet, dass es sich beim Spätburgunder um die Königin unter den deutschen roten Rebsorten handelt. Ich würde das sogar bestätigen, weil ich auch sehr gerne Spätburgunder trinke. Und wir haben ja auch beim letzten Mal bei den Weinen aus der Deutschen Bahn festgestellt, dass uns der Spätburgunder am besten geschmeckt hat. Interessant ist, dass er ein kühles, dass der Spätburgunder ein kühles Klima braucht. Also in eher gemäßigten oder in kühleren Klimazonen entsteht er. Das ist eben der Vorteil für Deutschland und eben auch für Frankreich Burgund. Da ist eben auch noch relativ kühl. Aber Südfrankreich ginge dann schon nicht mehr und jetzt nach dem Klimawandel sowieso nicht. Mhm. Die Paraderegion ist eben gerade welche in Deutschland, wo man besonders gut Spätburgunder anbauen kann? Ich würde sagen Baden-Württemberg, leider Gottes. Nein, es ist die Pfalz. Ist wirklich die Pfalz? Nee, Baden-Württemberg ist zu warm. Ist zu warm schon. Das ist der Punkt. Ne? Also Etikettendesign, kann ich mal sagen. Also ist eine braune Flasche. Bordeaux-farbenes Etikett. Das Design von dem Bernhard Koch ist ein Kreis, der unterteilt ist, also in vier Teile, und oben quasi einen kleinen Pfeil hat. Ich denke, der guckt so nach Norden. Das ist, glaube ich, sogar schon nach Norden. Ja. Drauf steht Bernhard Koch in weißen Buchstaben, dann geht es weiter in goldenen Buchstaben. 2016 Spätburgunder Heinfelder Kapelle, BASF exklusiv. Die Rückseite, ist auch okay, das ist besser gestaltet, auch Bernhard Koch in weiß mit bordeauxfarbenen Hintergrund, auch das Logo nochmal drauf in Gold und unten drunter quasi ein separates Etikett, merkt man auch wirklich physikalisch, es ist wirklich ein separates Etikett, was da abgesetzt ist mit allen Pflichtangaben. Ja, so und jetzt kommen hier nochmal ein paar Superlative. Achtung, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also er ist sehr hell. Er ist sehr hell, gut, das ist vielleicht wieder nicht der Superlativ. Also Bernhard Koch ist dem Weinführer von Comillo ja. mit 3 Spätburgundern unter den Top 10 Weinen Deutschlands platziert. Wow, das ist natürlich schon eine Auszeichnung. Das ist außergewöhnlich. Auch den Deutschen Rotweinpreis bekommen, und zwar für den Spätburgunder 2016, den wir hier trinken. Mhm. Den hat also BASF dann gleich mal aufgekauft. Und sie freuen sich, dass sie diesen exklusiv vermarkten dürfen. Also ist wirklich ein sehr, sehr außergewöhnlicher Wein. Ich habe auch eine kleine Besprechung hier verlinkt auf eine sehr kommerzielle Seite, was ich eigentlich normalerweise nicht mache. Aber ist einfach toll, weil die Besprechung einfach so überschwänglich ist. was ich eben auch nicht wusste, das steht in der Entsprechung, in der Besprechung, Bismarck hat gesagt, Wine is our best ambassador. Oh, das stimmt. Mhm. Mhm. Na gut. Also hier wirklich ein ganz außergewöhnlicher Wein. Ganz kurz, liegt in Hainfeld, vielleicht für der Orientierung her, ist es zwischen Eden, Koben und Landau, so ganz grob. Also schon in der Südpfalz. Schon Südpfalz, ja. Also wie gesagt, den gibt es nur unter BASF. Man kann den Spätburgunder S bestellen. Mhm. S ist ja immer so der Geheimname, wenn irgendwas zur Spätlese nicht gereicht hat. Mhm. Also fast wie Spätlese. Also gibt es eben auch genau diesen 2016er. Also wer den noch haben will, kann den bestellen und ist auch gar nicht so teuer. Mhm. Also hier direkt ab Weingut Koch für 8,80 Euro. Mhm. Allerdings ist das nicht der. Also der ist hier teurer möglicherweise. Das wissen wir nicht, weil der natürlich exklusiv BASF ist und naja. Also vom Geruch her sehr schön. Nicht zu aufdringlich, nicht zu barrickig, nicht zu. Der ist sehr gefällig im Geruch. Mhm. Ja. Aber der Geschmack. Wow. Ist schon sehr. Also die Barrique-Noten sind sehr deutlich. Und auch der. Ich dem nicht zugetraut, weil der so hell ist. Oh. Und wenn man ihn dann trinkt, wirkt er einfach wie so ein schwerer mediterraner Wein. Mm. Er ist auch schwer, der hat glaube ich 13% Alkohol. 14 sogar. Mm. Boah. Also er hat richtig viel Alkohol. Aber der schmeckt nicht so alkoholisch. Nein, aber er schmeckt sehr intensiv. Mm-hmm. Sehr breit. Sehr dick. Man sieht, wenn man im Glas ein bisschen hin und her schwenkt, sieht man diese Schlieren. Mm. Und wenn das besonders ausgeprägt ist, diese Schlierenmuster, das weist eben auch auf Alkohol hin. Das entsteht nämlich durch den Alkohol. Aber ist schon ein klasse Wein. Also ganz viele Geschmacksnoten, richtig so eine Geschmacksexplosion. Mhm. Und ist halt tatsächlich ein Barrique-Wein, den man halt zu kräftigen Speisen. Obwohl hier steht, wir empfehlen ihn sogar zu kräftigen Fischspeisen. Mhm. Ein überraschendes Erlebnis. Könnte sein, ja. Was sind kräftige Fischspeisen? Das ist auch so eher Bereich Oktopus, Thunfischfilet. Thunfischfilet, genau. Vielleicht auch ein scharf angebratener Marinierter Lachs, irgendwas, was nicht so kräftige Marinade hat. Ja, ja, das muss schon, ja. Ja. Riesengambas in Knoblauch. Ja, ja, denn der würde jetzt mal so ein Wolfsbarsch erschlagen. Ja, ja, ja. Also dann schmeckt man nichts mehr vom Fisch. Aber interessant. Auf jeden Fall auch wirklich ein toller Wein. Ich probiere gerade so ein paar Nuancen rauszuschmecken, aber es fällt mir gerade sehr schwer. Doch, würzig, Pfeffernoten. Weißer Pfeffer war so mein Gedanke, auch zum Schluss. So ein bisschen scharf ist er schon. Mhm. Aber vom Geruch, obwohl er nicht so ein Riechwein ist, hat er auch so ein bisschen so Schokonoten. Vielleicht haben wir beim Barrique-Fass. Mhm. Und was ist da noch mit drin? Also ich merke vor allen Dingen so Gewürz, also Pfeffer. Mhm. Das ist ganz deutlich. Da kann nicht nur Pfeffer sein. Bei Lille ist es nicht. Nee. Obwohl er erst im ersten Moment auf die Zunge mild ist. Aber er ist schon sehr kräftig. Nimmt das eigentlich das Gute am Spätburgunder, dass der eben auch erstmal so eine gewisse Milde hat. Und ich meine, die Schärfe bekommt er halt durch den Barrique aus. Mhm. Auch der Tanningehalt ist so ein bisschen. Ja, aber nicht hoch. Hat halt eine sehr starke Würze, muss man schon sagen. Und ist so ein bisschen. Also, man könnte ihn tatsächlich für einen mediterranen Wein halten, wenn er nicht so hell wäre. Mhm. Und wenn er nicht, also für Duero oder so, hätte er zu wenig Tannin. Aber ich glaube, die Helligkeit, die sind ja auch teilweise nachgeklärt nochmal. Also den kannst du jetzt auch dunkler machen. Das wäre jetzt, glaube ich, rein eher eine optische Note als wirklich eine geschmackliche Note, was du noch machen könntest. Also da kannst du was dran drehen. Aber kann man was dran drehen, also zum Beispiel, wie lange man ihn da auf den Schalen liegen lässt und so, aber. Aber hier, glaube ich, ist das Scharfe so ein bisschen doch nochmal Cassis. Weißer Pfeffer und dann weiß ich nicht, was es ist. Ja, also weil ich vorhin gesagt habe, Spätburgunder gibt es ab 8,80 Euro ab Weingut. Dieser hier kostet aber 23 Euro im Handel. Habe ich gerade geguckt. Also von daher bin ich über den Tisch gezogen worden. Und hier steht auch, Dark Chocolate, okay. Mhm. Cherries, also Kirschen. Ja. Und Kardamom. Mhm. Kardamom, weiß ich nicht. Mhm. Nee, eher sagen Pfeffer. Und die empfehlen ihn, ich habe es auch verlinkt, das ist dieses Second City, was so ein bisschen so eine Kommerz-Seite ist, aber die Besprechung ist einfach gut. Der Link funktioniert bei mir nicht, gell? Funktioniert nicht? Nee. Ich bin doch da, bin auf der Seite. Mit dem Link kriege ich nur die Customers, bla bla bla. Kriege ich nichts. Also ich bin auf der Seite. Ich kann höchstens nochmal hier. Dann hast du irgendeinen Adblocker, weil das doch so ein bisschen hier. Nee, ich bekomme, dass es dann irgendwie Seite geschlossen ist und dann. Ich poste es nochmal. Aber also ich fand die Besprechung wirklich gut. Ach, hier gibt es ein PDF dazu. Da ist die Besprechung drin. Das ist genau die. Ich habe es jetzt nochmal reingemacht. Mhm. Das ist genau die Seite. Und ich finde eigentlich, die ist sehr schön, die Besprechung. Also auch wenn das eine Kommerzseite ist, sagt der sehr viel aus. Zum Beispiel erfährt man auch, dass er mit einem Japaner zusammenarbeitet. Ich wollte gerade sagen, heute lese ich gerade auch hier raus, ja. Also ist schon gut. Also Korken steht hier auch. Natürlicher Korken, klar. Die Korken sind auch alle, die wir hatten, echte Korken. Also kann man auch nicht meckern. Keine Presskorken, genau. Ja. Mhm. Also ist schön. Also ein schöner ja. Spurtbrunnen, ne? Mhm. Bei Vinum, der Zeitschrift, wo wir auch mal auf der Weinvorstellung in Berlin waren, wie du dich erinnerst, hat er 18 von 20 Punkten und wurde aus 1325 Weinen, das steht ja auch in der Besprechung, als bester ausgewählt. Mhm. Also, ja, der kann schon was. Mhm. $23 steht hier so als Preis. Achso, nicht 23 Euro, $23, ja. Genau. Also nicht ganz so viel, 20 Euro. Aber sehr gut, also schmeckt gut. Mir. Also bin ich schon angenehm überrascht. Und das ist auch, spricht auch wieder für das Weinpaket. Mhm. Denn wir hatten jetzt, gut, das wären dann 20 Euro, aber die anderen waren alle über 20 Euro. Also man ist auf seine Kosten gekommen, die 59, die man bezahlt hat. Wobei ich wirklich sagen muss, der Rüli, ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, aber mich hat der von Philipp Kuhn sehr überzeugt und dieser auch. Also muss man wirklich sagen. Also ist man gut dabei, also nach wie vor. Also im Strich lohnt sich das immer. Ist natürlich auch mal geschmacksabhängig, gell? Gut, naja, wenn wir die Weinpakete bestellen und sie hier probieren, ist es auch, ist es im Grunde, hat man auch nicht wirklich was davon, weil wir dann auch schon fertig sind mit dem Wein und ja, dann auch nicht austrinken können. Ja, das stimmt. Gut. Mhm. Aber es gibt ja, also es ist schon eine schöne Anregung und ich fand einfach diese Geschichte mit dem Burgunder interessant, wo man doch einiges lernen konnte. Mhm. Denn mir war das gar nicht klar. Ich meine, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, wusste ich halt nicht, zum Beispiel, dass der Chardonnay dazu gehört, zum Burgunder gehört. Ja. Also eine Kreuzung ist, die eigentlich zur Burgunderfamilie gehört. Und wir können es nochmal aufzählen. Gut, zum Burgunder gehören natürlich alle, die Burgunder heißen. Mhm. Plus der Schwarzriesling, der sogar die Ursorte wahrscheinlich ist, nach den neuesten Forschungen. Und die man nicht vermutet, sind eben St. Laurent dazu und Chardonnay und der Auxerrois. Und Chardonnay und Auxerrois sind halt mit Heunisch gekreuzt, also Gouais. Auf Französisch, die französische Variante von Heunisch, also eine ganz alte, schon im Mittelalter angebaute Rebsorte in Deutschland, die jetzt in Vergessenheit geraten ist und nur noch in den Kreuzungen weiterlebt. Mhm. Ja. Also ist schon sehr interessant. Und es ist auch interessant zu sehen, wie das so funktioniert mit diesen Kreuzungen und so. Das ist ja eigentlich im Grunde Gentechnik vor der Gentechnik. Ja. Weil da eben die Leute schon Gentechnik betrieben haben mit Kreuzungen, bevor das überhaupt eine Wissenschaft geworden ist. Ja, also schon klasse. Jetzt so rückwirkend betrachtet, welche waren für dich so die, also gerade klar, im roten Bereich haben wir natürlich nur einen, aber so im weißen Bereich. Der war auch klasse. Ja, ich glaube wirklich der Kirschgarten, Philipp Kuhn. Philipp Kuhn, das war wirklich außergewöhnlich. Ja, außergewöhnlicher Wein. Und ich muss sagen, dafür, dass er doch recht günstig ist, der Bullshit-Wein war auch gut. Ja, Bullshit, es hat einen Straighter, wirklich. Ja. Ja. Sehr gut. Also ich würde wirklich sagen, der beste war wahrscheinlich tatsächlich der Kirschgarten. Obwohl ich auch den Chardonnay mag, aber das ist natürlich ein Cuvée. Er ist dann in eine andere Liga einsetzen. Aber auch super. Auch eine Entdeckung. Auch schade, dass ich den nicht gekauft habe. Aber wir kommen da ja vielleicht nochmal hin. Kommen wir mal hin. Also ich finde auch, also Rotwein hatten wir noch einen, der war wirklich spitzenmäßig. Ich fand den Bullshit wirklich sehr gut. Den, also von der Reihenfolge vom Weißen her würde ich sagen, der Kirschgarten wäre Nummer 1. Dietrich wäre Nummer 2. Nummer 2 auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Dann würde ich sagen, 2,5 wäre dann Emil Bauer. Ja, ja, schon sagen. Und der Louis Max hätte ich mir sparen können. Den hätte man sich sparen können, ja, ja. Das war. Aber es ist ja gut zu wissen. Ja, aber gut, dass das Leute trinken und dass sie dafür auch bereit sind, Geld auszugeben. Und ja, also von daher auch keine schlechte Erfahrung. Nee, also gar nicht. Konnte man mal probieren. Ja, ja, gar nicht, das stimmt. Ja, also insgesamt wieder sehr interessant. Wir wissen jetzt mehr über die Burgunder-Familie. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Ja, genau. Wir verlinken alle Weine wieder in unseren Shownotes, logischerweise. Das ist alles verlinkt, genau. Wir sind schon fertig sozusagen mit den Shownotes. Dann kann der Podcast auch schnell online gehen. So, jetzt müssen wir mal eine Vorschau machen, was wir als nächstes haben. Oh, als nächstes, nächste Woche ist Barkonvent. Das ist erstmal alles rund um die Barkonvent. Genau, und da machen wir dann am Donnerstag auch einen Podcast. Genau, wir werden, ich glaube, wir werden sogar zwei Podcasts machen müssen, weil wir werden genug Content haben, um zwei Folgen zu machen. Und dann ist quasi auch der Oktober schon rum. Und da müssen wir gucken, was wir dann für nächsten Folgen denn noch so präsentieren können. Wir haben noch eigentlich einiges an Wein, was wir noch probieren müssten. Die anderen Pakete kommen jetzt noch. Ja. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall auch einsteigen. Naja, wir haben auf jeden Fall auch noch nicht Wein. Also ich würde ja wirklich gerne was machen über die zuckerfreien Limonaden. Ja, da hast du ja auch schon jetzt eine Quelle aufgetan. Genau, ich habe ja da, hat sich so ergeben, dass ich da einen Getränkedealer des Vertrauens aufgetrieben habe, der für uns nochmal das Thema beleuchtet hat, weil es ist doch nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Und wir werden dann nochmal eine Auswahl an Getränken bekommen, die wir dann mit zuckerfreien Limonaden nochmal bestücken können, was mich auch persönlich sehr interessiert. Mal gucken, wie es auch geschmacklich ist. Und ich habe da auch noch eine kleine Sache zum Ergänzen zu Hause bei mir. Ja. Zu den zuckerfreien Limonaden. Das kommt dann als Überraschung. Da verrate ich jetzt noch nicht. Okay. Und dann denke ich ja auch, wir müssen was machen zu Gummibärchen. Das habe ich schon so lange in der Planung. Und das würde ich sehr, sehr gerne machen mit den Gummibärchen. Ja, ja, das machen wir mal beginnen. Dieses, genau, ja. Können wir machen, klar. Das ist, glaube ich, jetzt gerade auch für die Winterzeit, kann man noch ein bisschen 3 Kilo noch zunehmen. Wir nicht nur Alkohol machen. Ich habe nicht mal unsere Statistiken angeschaut. Ja. Die nicht-alkoholischen Sachen werden besser angenommen. Ja. Aber die alkoholischen machen uns mehr Spaß. Ja. Wir machen es auch für uns. Genau. Genau. Deshalb sollten wir es auch nicht unbedingt aufgeben. Ja. Gut. Gut. Dann wir sagen erstmal vielen Dank. Ja, vielen Dank. Achso, wir müssen noch mal gucken, ob irgendwie aus dem Hörerkreis was gekommen ist. War jetzt nicht so viel. Nee. Ich habe jetzt nichts. Interessieren, ob das mit dem Podcast abonnieren über iTunes jetzt gut funktioniert, über die eine oder andere Bewertung. Würden wir uns da auch freuen, dass wir da vielleicht nicht wieder außersehen rausfliegen. Das wäre klasse. Stream machen wir ja demnächst auch nochmal neu. Genau. Aber bisher scheint es auch zu funktionieren mit dem Stream. Also ich habe jetzt hier mal geguckt. Also geht. Das ist super. Ja, also. Dann erstmal vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.